Dialog 17. Einkaufen bei Harrods. Dialog 17. Shopping at Harrods. Guten Tag. Werden Sie schon bedient? Good morning. Are you being served? Nein, ich suche ein Abendkleid. No, I'm looking for an evening dress. Welche Größe haben Sie? What size are you? Ich habe Größe 40. I'm size 40. Dieses ist sehr hübsch. This one is very pretty. Möchten Sie es anprobieren? Would you like to try it on? Ja, gern. Yes, I'd like to. Es steht Ihnen sehr gut. It suits you very well. Ja, aber es ist ein bisschen zu eng. Yes, but it's a little bit too tight. Haben Sie es eine Nummer größer? Have you got it a size larger? Leider nein. I'm afraid not. Wichtige Ausdrücke. Ich suche eine Hose. I'm looking for a pair of trousers. Ich suche einen Jogginganzug. I'm looking for a jogging suit. Ich suche einen roten Pullover. I'm looking for a red sweater. Ich suche Schuhe. I'm looking for a pair of shoes. Ich suche einen blauen Rock. I'm looking for a blue skirt. Ich suche eine Regenjacke. I'm looking for a raincoat.